Technik. Summer of Love. Sonne, Mond und Sterne. Live. Thank you. Sterne mit Sputnik. Sputnik, Summer of Love. Chris Liebings. Liebing in the mix. We'll be right back. Love. Sonne, Mond und Sterne. Jetzt live auf Sputnik. Yes. Yes.